Wölferadio, der VfL-Podcast. Ja, und in dieser englischen Woche ein herzliches Willkommen auch zum Wölferadio, zu einer, ja, Sonderausgabe will ich jetzt nicht sagen. Kennt das ja wahrscheinlich schon aus den Europapokalwochen, aber das läuft dann so ein bisschen anders ab als eine reguläre. Ein bisschen kürzer, ein bisschen komprimierter, aber trotzdem natürlich mit einem ganz, ganz tollen Gast, auf den ich mich heute Abend wieder freue. Und das ist mein Wölferadio Arena Live-Kollege Jan Schildwächter. Grüß dich. Moin, Lars. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, auch in dieser englischen Woche. Ist ja jetzt hier aufgrund der Corona-Krise Fußball, Fußball, Fußball. Auch wenn es nicht, ja, glaube ich, allen so gefällt, was da gerade passiert, wollen wir natürlich trotzdem über Fußball reden. Wie geht's dir insgesamt damit, mit der ganzen Fortsetzung zum Thema Corona? Ja, schwierige Frage. Also dadurch, dass ich ja beruflich auch sehr nah dran bin an dem ganzen Kram, zwar nicht im medizinischen Bereich, dafür aber ja im Verwaltungsbereich, also öffentliche Behörde, finde ich es dann doch ziemlich, oder muss ich sagen, muss ich mich da auch recht kritisch äußern, weil ich natürlich auch viel Bürgerbelange mitbekomme, die, ja, wie soll ich sagen, auch unterschiedliche Bereiche ansprechen, Kita, Schule und so weiter und so fort, ist da sicherlich ganz vorne mit dabei. Und da kann ich den Unmut in Häkchen schon verstehen, dass da viele eben auch sagen, ja, also Bundesliga brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Mir wäre es vielleicht wichtiger, wenn mein Kind wieder zur Schule oder in Kita gehen kann, wegen sozialer Kontakte natürlich und Bildungsaspekten. Von daher bin ich da echt zwiegespalten. Aber ich sag mal, für die 90 Minuten, wenn dann so ein Spiel läuft, dann bin ich natürlich auch voll im Tunnel. Gut, letztendlich diejenigen, die es interessiert, dass Fußball wieder aktiv auf dem Bildschirm insbesondere natürlich auch nur zu sehen ist, kann man sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut, denn die Einschaltquoten stimmen soweit. Also auch die Leute, die sich kritisch geäußert haben, ähnlich so wie du jetzt, die scheinen dann trotzdem immer noch zu gucken. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade auch gemeint, also wenn dann das Spiel läuft und ich mir Fußball angucken kann, dann bin ich da auch dabei. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, aber unterm Strich ist das trotzdem natürlich eine Diskussion, die man führen muss und führen kann. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Belange natürlich auch, ne? Unterschiedliche Blickwinkel, Interessen, die dann eben im Fußball auch dabei sind, genauso wie im Bildungsbereich. Und dass das eine Ausnahmesituation ist und generell eine ganz, ganz schwierige Situation im Moment ist klar, da einen gesunden Mittelweg zu finden, um in Häkchen alle gleichzeitig und auch gleich irgendwie zufriedenzustellen, ist natürlich echt schwer. Aber wie du sagtest, ne, unterm Strich, wenn Fußball läuft, läuft Fußball. Und ich glaube, dann geht es eben vielen in Deutschland eben auch so, dass sie dann die Ablenkung auch einfach gut finden. Hat dich überrascht, dass das Konzept von der DFL, wenn man das ganze Vorgeplänkel, Stichwort Kalou und Herrlich und so weiter, alles nochmal Revue passieren lässt, dass das insgesamt doch scheinbar zu funktionieren scheint? Also dass es überhaupt gar keine Vorkommnisse gibt, sondern dass der Betrieb ja jetzt, Anführungsstrichen, schon 3 Spieltage in Folge mehr oder weniger reibungslos funktioniert? Oder siehst du das anders? Naja, gut, was heißt mich überrascht? Ne? Also ich gehe mal davon aus, wenn man dann gewisse Hygienekonzepte erarbeitet und die abgenommen werden müssen dann von den offiziellen Stellen, dass die dann eben der Belastung, der Realbelastung dann auch standhalten. Ne? Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und es ist umso besser, dass man eben auch sieht, dass es tatsächlich im Realversuch dann auch funktioniert. Ich glaube, viele Pressestimmen haben dann natürlich auch geschrieben, dass die Bundesliga und Deutschland dann da eben auch als Vorreiter vorweggeht. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wer das geschrieben hat, aber da hieß es ja auch, wenn die Deutschen es nicht schaffen, dann schafft das niemand. Und von daher würde ich nicht sagen, dass mich das überrascht hat, sondern dass ich natürlich, wenn es dann vom Standpunkt aus, dass man dann eben irgendwie sagt, die Konzepte müssen abgenommen werden, damit sie funktionieren, dass sie dann auch funktionieren. Überraschung ist das Stichwort. Da leite ich jetzt mal galant über zum Spiel des VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Ein 4:1 Auswärtserfolg. Bevor wir das genauer analysieren, hören wir doch mal rein in das 1:0, dann auch zu hören gewesen bei Wölferadio Arena Live, unsere beiden Konsorten Malte und André am Rohr. Oh, jetzt 43. Minute und der Ball kommt rein von Arnold. Scharf reingeschlagen. Tor! Ja, Tor! Da ist er! Tor! Und es war Pongracic. Marin Pongracic mit seinem ersten Tor? Ja, natürlich. So viel hat er noch nicht gespielt. So. Wow. Und es war ein ähnlich ekelhafter Ball wie für ihn auf Kai Havertz auf der anderen Seite. Mit viel, viel Speed reingeschlagen von Maximilian Arnold. Und auch da, glaube ich, Zuteilung nicht ganz richtig. Wir sehen es nochmal, die Wiederholung hier. Der Ball kommt rein, Pongracic startet einfach durch. Kein Abseits. In der Mitte. Und sauber. Da ist keiner, der sich um unseren Innenverteidiger kümmert. Und da steht jetzt 1-0 für den VfL. Ja, und hätte er den nicht reingemacht, dann hätte ihn Brooks reingemacht. Die beiden waren irgendwie auf Augenhöhe. Und der Mann mit den stahlblauen Augen und dem Eisblick macht sein erstes Tor für den VfL. Ja, da klingt so ein bisschen schon der erste Part der Überraschung mit. Nicht nur, dass der VfL 1-0 in Führung geht, da wusste man ja noch nicht, was kommt, sondern dass dann auch Marin Pongracic da dann noch der Torschütze letztendlich ist. Lass uns mal allgemein starten, Jan. Leverkusen allgemein, warum hat der VfL so gut gespielt? Was war für dich der Schlüssel zum Sieg? Jetzt sag nicht die 4 Tore. Das weiß ich auch. Ja, doch, natürlich waren die 4 Tore der Schlüssel zum Sieg, aber ich glaube, Glasner hatte das selber dann auch ganz gut zusammengefasst nach dem Spiel. Eine unheimlich kompakte Mannschaftsleistung. Wir haben echt eine ellenlange Ausfallliste, was natürlich echt schwierig ist, auch zu kompensieren. Aber das schweißt natürlich auch zusammen, wenn das dann echt noch in Häkchen 12 Jungs über sind von der Kernmannschaft, die dann irgendwie noch da sind, dass sie dann eben auch sagen, komm, jetzt auch für die anderen. Und genau so einen engagierten Mannschaftsauftritt haben wir gesehen gestern. Durch die Bank weg, alle Spieler, auch die reinkamen, haben sich reingeworfen. Und bis auf die ersten 15 Minuten, wo Leverkusen tatsächlich irgendwie auch tonangebend war und wir ja so ein bisschen verhalten reagiert haben, fand ich uns auch die bessere Mannschaft, was sich dann letztendlich auch irgendwie folgerichtig im Ergebnis niedergeschlagen hat. Was hat dir besonders gut gefallen, also jetzt von der Spielführung des VfL? Wir haben unheimlich kompakt gestanden, unheimlich komprimiert und waren echt aggressiv. Also wir haben Havertz, glaube ich, mit, weiß ich nicht, 12 Leuten gleichzeitig auf den Füßen gestanden. Der hatte überhaupt keine Möglichkeit, zur Entfaltung zu kommen, bis auf diesen einen Kopfball da in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten waren wir da immer sofort bissig und da sofort am Mann. Und vor allem das Zentrum hat das sehr, sehr gut gemacht, hat dann eben auch für die schnellen Kreativspiele Umschaltmomente gesorgt. Und das ist eigentlich so ein Stück weit auch das Glasner-Spiel, was wir vielleicht in der ersten Saisonhälfte noch nicht so sehen konnten, weil viele Organismen noch nicht zusammengegriffen haben, viele Rädchen noch nicht ineinander gelaufen sind und das jetzt so langsam Stück für Stück durchkommt. Das ist interessant, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf, auf das Spiel dann gegen Dortmund zu sprechen, dass man sozusagen mit Havertz jetzt im zweiten Spiel in Folge den Topspieler eigentlich der gegnerischen Mannschaft aus dem Spiel nimmt. Also Haaland hat man ja auch quasi aus dem Spiel genommen gegen Dortmund, jetzt gegen Havertz. Also das spricht ja für eine sehr, sehr gute Analyse im Vorfeld. Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man dann eben sich nicht wirklich gut auf den zielführenden Spieler dann irgendwie fokussiert, dass man dann noch ein bisschen dran vorbeischlittern kann. Wobei natürlich Dortmund und Leverkusen auch in der Breite eine unheimliche Qualität haben. Und du ein Teilstück damit schaffen kannst, wenn du den Spieler aus dem Spiel nimmst, aber du musst die ganze Mannschaft dann ein Stück weit auch aus dem Spiel nehmen. Ansonsten hast du da eben keine Chance. Weil es natürlich bei der Qualität, die die Mannschaften im Kader haben, eben auch so ist, dass da dann die Lücken auch gestopft werden. Wenn dann eben ein Haaland ausfällt oder aus dem Spiel genommen wird, dann hast du immer noch einen Guerreiro, einen Brandt, einen Hazard und dann auf Leverkusener Seite halt genauso die Spieler, die dann eben auch für das Momentum sorgen können. Und aus dem Grund ist es richtig, dass man Einzelspieler aus dem Spiel nehmen muss, wenn sie so im Zentrum stehen wie Haaland oder Havertz. Aber letztendlich geht das auch nur als couragierte Mannschaftsleistung. Für mich Schlüssel gegen Leverkusen, wo ich jetzt auch gestehen muss, ich habe nicht das gesamte Spiel sehen können, sondern nur ab Ende erster Halbzeit. Aber das hat ja gereicht, in Anführungsstrichen. Für mich war dieses absolute und bedingungslose Pressing, womit die Leverkusener überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Also dieses zum Teil mit 4 Leuten auf den ballführenden Spieler draufgehen, in der gegnerischen Hälfte, zum Teil auch fast schon am 16er bei den Leverkusenern, und die gar keine andere Chance hatten, als den Ball irgendwann zu Radetzky zu spielen, und der haut den Ball dann einfach hinten raus. Also das war für mich der Schlüssel eigentlich, dass genau diese spielstarke Leverkusener Mannschaft gar nicht ihre Stärken, nämlich das spielerische und auch das Überfallartige, dann entsprechend entwickeln konnten. Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn alle eben an einem Strang ziehen, alle wollen und alle sich reinkloppen. Wenn dann einer eben nicht mitmacht in diesem ganzen Pressing-Kollektiv, dann überspielst du die Reihen eben und du kommst zu diesen Umschaltsituationen, die Leverkusen so gefährlich macht mit diesem überfallartigen Fußball. Aber da bin ich völlig bei dir. Das ist natürlich dann genau das, wenn der Matchplan so aufgeht, wie man sich das am Anfang vorstellt, dann hat man eben auch in Leverkusen eine Möglichkeit. Dann hätte man auch gegen Dortmund eine Möglichkeit gehabt. Und dann nehme ich dir vielleicht die Überleitung vorweg. Aber das ist das, was uns nämlich ein Stück weit, vor allem in der ersten Halbzeit gegen Dortmund, auch gefehlt hat. Ja, spar dir das noch ein bisschen auf. Da gucken wir natürlich auch nochmal gesondert drauf. Wir bleiben jetzt erstmal beim, Anführungsstrichen, unverhofften und überraschenden Helden des Spiels von Leverkusen, nämlich Marin Pongracic, der ja einen sehr, sehr schlechten Start bei uns hatte. Reden wir gleich im Anschluss drüber. Aber wir hören uns natürlich nochmal, ja, sagen wir mal, die Kopie seines 1:0 an, nämlich das 4:0, was er ja auch nochmal in ähnlicher Manier dann erzielen konnte. Die nächste Standardsituation für den VfL ist noch von der rechten Seite und wieder von Maximilian Arnold getreten. Mit links dann Richtung Tor, kann wieder ekelhaft werden, wird es auch Kopfball. Ja, Tor! Das geht es auch! Doppelpack! Ja, Mensch, was ist denn hier los? Doppelpack Marin, da ja, macht er das Herz zum Kameramann und noch irgendwie eine Vogelgeste. Gleiche Wahnsinn. Szene, Kopie aus der ersten Halbzeit. Ja, auch da wieder sehr viel Überraschung in den Stimmen von Malte und von André zu hören. Die haben das nicht geglaubt. War ja auch eine historische Nummer, also 4-0 in Leverkusen. Ich meine, ich habe ja ein Buch geschrieben, wo das drinsteht. Warum ist es so ein Grund, den VfL Wolfsburg zu lieben? Weil wir irgendwann auch mal in Leverkusen gewinnen. So, weil nämlich als das Buch rauskam 2015, haben wir noch kein Mal in Leverkusen gewonnen gehabt bis dato. Das ist so eine Scheißserie gewesen wie gegen Bayern. Und danach kam das dann erst, dass wir in Leverkusen tatsächlich auch mal was geholt haben. Und jetzt so ein 4-1, das ist in der Tat etwas, was der VfL noch gar nicht geschafft hat. Also die Überraschung absolut zu verstehen. Marin Pongracic, Jan, die Frage danach, also er selber hat es ja runtergespielt, er gesagt, wenn er die Dinger nicht macht, dann macht er gar keine Tore mehr. Aber wie hast du seine Leistung generell gesehen gegen Leverkusen? Also ich muss sagen, im Defensivverbund die ganze Mannschaft absolut stark. Auch Pongracic natürlich, es sind seine Aufgaben eher defensiver Natur erst einmal und die hat er auch wirklich gut gelöst. Wir haben Havertz schon thematisiert, der ja mehr oder weniger aus dem Spiel genommen wurde. Auch Brooks tatsächlich mit einem guten Auftritt in Leverkusen, um das jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Nein, aber Pongracic, dass der Junge kicken kann, wissen wir, hat auch eine RB-Ausbildung genossen, genauso wie Xaver Schlager. Und dass der eben auch ein bisschen gallig ist, hat man, glaube ich, in Paderborn gesehen. Da hat er ein bisschen über die Stränge geschlagen, das war ein bisschen schade. Aber dass er, glaube ich, eine Bereicherung sein kann, auch für unsere Innenverteidigung, hat er dann gegen Dortmund bereits und auch jetzt gegen Leverkusen nochmal mehr bewiesen. Was macht ihn denn so stark? Also seine Schnelligkeit ist ja offensichtlich ein Aspekt. Oder ich frage nochmal andersrum, ist er jetzt in der Liga angekommen mit so einem Spiel? Weil, dass er Anlaufschwierigkeiten hatte, das hat man ja deutlich gesehen. Also ich glaube, dass ein Unterschied zwischen der österreichischen Liga und der Bundesliga natürlich noch da ist. Ist er jetzt angekommen? Weiß ich nicht, ob man das wirklich so formulieren kann. Vielleicht braucht jeder Spieler auf die eine oder andere Art und Weise einen Weckruf. Vielleicht war das die rote Karte in Paderborn für ihn, sich nochmal irgendwie ein bisschen besonderer zu geben und nochmal anders an ein Spiel ranzugehen. Aber definitiv ist seine Schnelligkeit etwas, was ihn auszeichnet, was aus meiner Sicht unserer Innenverteidigung bisher auch ein bisschen abgegangen ist, wo wir auch Nachholbedarf haben. Aber er ist halt auch unheimlich zweikampfstark, auch stabil im Kopfballspiel. Und ich glaube, es ist ein Gegenspieler, gegen den man nicht so gerne gegenläuft, weil das echt wehtun kann. Ja, der ist eine ziemliche Kante auch, glaube ich. Wie hast du ihn im Spielerischen gesehen? Also das war ja so einer der Argumente, wir brauchen auch gerade aus der Innenverteidigung heraus eine bessere Spieleröffnung. Also was die Spieleröffnung angeht aus der Innenverteidigung, würde ich sagen, gehen da beide noch eher so einen Mittelweg, also sowohl Brooks als auch eben Pongracic. Ich glaube, das Steckenpferd ist es von beiden nicht, aber wenn man sagt, man muss natürlich auch eine gewisse Kontinuität reinbekommen, mit welchem Nebenmann spiele ich damit zusammen, wie reagiert er in gewissen Situationen, was ist eher mein Part, da wird sicherlich auch so eine Art Spielaufteilung geben, dass eben der eine sich eher um den Spielaufbau kümmert als der andere. Da sehe ich unterm Strich auch noch Luft nach oben. Wobei ich jetzt in den letzten Spielen noch weniger gesehen habe, dass sich einer unserer Sechser halt so tief fallen lässt, dass er zwischen den beiden Innenverteidigern den Spielaufbau macht. Also es ist schon auch Spielplan, das auf die beiden Innenverteidiger abzulegen. Das ist mir auch aufgefallen, kleine Korrektur noch an dieser Stelle. Pongracic hat die rote Karte gegen Düsseldorf gesehen, gegen Paderborn fast gelb-rot, weil er da nochmal einen Wischer gemacht hat, als der Gegenspieler an ihm vorbei war. Und wenn er den da umhaut, dann ist es eine Notbremse. Das wäre es dann. Also ist er knapp an der roten Karte vorbei, sagen wir es mal so. Aber diese Tätigkeit, die hat er gegen Düsseldorf sich geleistet. Insofern freut mich das für den Jungen, dass er da jetzt, ja, offensichtlich für mich ein Stück weit mehr angekommen ist in der Liga, wenn wir es mal so formulieren wollen, und dass er natürlich auch ja, seine Chance jetzt dann auch mal genutzt hat, offensiv zu glänzen und offensichtlich auch die richtigen Schlüsse aus den Rückschlägen am Anfang gezogen hat, würde ich mal sagen. Würde ich auch mal sagen. Aber was man zu den beiden Toren natürlich auch anführen muss, ist, dass die Freistöße natürlich auch extrem eklig getreten sind. Ne? Also da aus dem Halbfeld mit Schnitt zum Tor, die sind, denen sind an sich schon widerlich. Und wenn dann in der Mitte noch einer drankommt, dann zappelt es halt meistens. Ne? Das liegt, glaube ich, auch daran, dass man sehr, sehr gut Leverkusen entschlüsselt hat, möchte ich mal sagen. So habe ich es gestern auch mal kurz formuliert. Also die haben genauso, sie haben sich den Gegner fast ein bisschen zurechtgelegt. Die wussten genau, was sie tun müssen, damit Leverkusen nicht zu Entfalten kommen kann und wo dann auch die Schwächen liegen, insbesondere bei Standardsituationen. Wobei man ja auch sagen muss, ich glaube, Leverkusen hat in der ganzen Saison bisher nur 4 Gegentore aus Standards gekriegt. Ja, und gestern gleich oder am Dienstag gleich mal 3. Ja, ja, also das ist mal ein Wort, sagen wir es mal so. Also das musst du auch erstmal so hincoachen, glaube ich, und so trainieren lassen in der Woche, dass du genau weißt, ach, guck mal hier, da sieht Leverkusen vielleicht nicht so gut aus, wenn wir das so machen. Ja, wollte ich gerade sagen, ist halt gut analytisch auseinandergenommen im Vorfeld. Und die Vorbereitungszeit war jetzt auch nicht so immens riesig zwischen Dortmund und Leverkusen. Das stimmt. Du hast gerade eine Sache logischerweise schon mal mit angesprochen im Zusammenhang mit Pongracic, nämlich auch Jay Brooks. Ich nehme da jetzt nochmal, weil das ja gestern auch ein bisschen augenfällig war und auch in den vergangenen Wochen, Spieler rein wie João Victor, der gestern aus meiner Sicht ein starkes Spiel gemacht hat, der Kevin Mbabu, der nach der Verletzung von William, da haben alle aufgeheult und gesagt, oh, jetzt muss der Mbabu spielen, das kann ja was werden. Ist das, diese Entwicklung von diesen 4 Spielern oder diese, sag ich mal, Formkurve, ist es nicht ein Beweis dafür, dass man vielleicht erstmal, und jetzt einen schönen Gruß an alle Forumsfans, einfach mal die Schnauze halten sollte und einfach mal dem Spieler auch mal gucken sollte, ob der mal ein halbes Jahr gegen den Ball treten kann? Definitiv. Also es ist unheimlich schwierig, das eben irgendwie auch aufzudröseln. Man muss sich das eben vorstellen, da kommen Spieler aus anderen Ligen in ein anderes Land, die dann natürlich erstmal auf einem anderen Niveau Fußball spielen müssen und aber auf der anderen Seite eben auch Konkurrenz um sich herum haben, dass sie vielleicht vorher nicht so vor die Nase gesetzt bekommen haben. Also wenn du als unumstrittener Stammspieler irgendwie ins Ausland wechselst und auf einmal nur noch zweiter Geige bist, dann merkt das natürlich eben auch an Selbstbewusstsein und beeinflusst dein Spiel. Das ist, glaube ich, völlig, völlig normal. Das kann auch jeder in irgendwelchen beruflichen Situationen, denke ich mal, nachvollziehen. Was mich eben an dieser ganzen Diskussion stört, ist tatsächlich dieses voreilige, ja, weiß ich nicht, Meinungsgefälle. Irgendwie, da kam nichts oder es wird jetzt ganz, ganz schlimm. Da sind wir ja auch echt immer vorne mit dabei bei uns in Wolfsburg, wenn es um sowas geht. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich glaube, dass die Chancen, die den Spielern gegeben wird, eben eigentlich echt nicht da ist. Also man hat oftmals irgendwie eine voreingefahrene Meinung und lässt sich davon eben auch nicht abbringen. Und das ist eben echt schade. Und wir sehen es jetzt, wo wir eine Dreiviertelsaison rum haben, dass sowohl der Trainer, der ja irgendwie auch die ganze Zeit in der Kritik stand, als auch eben die Neuzugänge, die dann eben für ihn geholt wurden beziehungsweise mit ihm mitgekommen sind, jetzt halt auch so langsam echt ein Niveau erreichen, wo dann nachvollziehbar ist, okay, das ist jetzt der Grund, warum die Spieler eben auch verpflichtet wurden. Und das geht mir teilweise halt einfach zu schnell. Ich spitze es sogar nochmal zu. Ich sage, es geht mir in Wolfsburg massivst auf den Sack, dass so geurteilt wird. Weil, und damit möchte ich ganz deutlich betonen, es geht hier nicht darum, mal die schlechte Leistung eines Spielers zu kritisieren. Ein João Victor zum Beispiel hat gegen Dortmund, was ich was mit seinen 5 Ballkontakten, natürlich auch mehr oder weniger nicht am Spiel teilgenommen und hat ein schlechtes Spiel gemacht. Das darf man auch sagen. Was mir aber massivst auf den Geist geht, ist dieses Dauergebäsche im Sinne von, ja, der kann nichts oder der hat keine Bundesliga-Tauglichkeit oder was habe ich schon gelesen? Du hast den Trainer gerade angesprochen in der Vergangenheit. Ich glaube, im September oder im Oktober, das System Glasner ist gescheitert oder Glasner ist gescheitert, noch viel mehr in Wolfsburg. So, jetzt stehst du auf dem 6. Tabellenplatz, wahrscheinlich das Maximum, was du überhaupt rausholen kannst aus dieser Saison, weil die, wenn du dir die Tabelle mal anguckst, wir ja so eine Drittelung haben, ja, und dann marschieren halt die 5 Truppen da vorne einfach mal eben geschmeidig vorne weg und Und dann hast du ein breites Mittelfeld und so eine relativ geringe Abstiegszone nach Augsburg. Aber dass du wirklich jetzt eine Sache hast, eventuell diesen Erfolg aus der vergangenen Saison, der überraschend war, zu bestätigen, das spricht doch eher für die Mannschaft, das spricht für die Verantwortung, das spricht für den Trainer. Und dieses Dauergenörgle von Anfang an dieser Saison, das geht mir massivst auf die Eier, gerade wenn es dann auch so in die Richtung geht, der Spielern, die man zweimal hat spielen sehen, schon als Fehleinkauf oder jetzt beste Beispiel Pongracic zu sagen, den haben wir ja ohne Not verpflichtet. Ja, offensichtlich haben die sich da was bei gedacht, als sie den gekauft haben. Ja, absolut, bin ich voll auf deiner Seite. Also wie gesagt, ich habe das ja eben auch für meine Verhältnisse in aller Deutlichkeit ausformuliert. Aber das ist eben ein Problem. Aber das ist auch das große mediale, die große mediale Aufmerksamkeit, die der ganze Krams da eben auch mit sich bringt. Und dann ist es tatsächlich auch echt hilfreich, wenn man dann ein paar Personen auch im Verein hat, die dann ruhig Blut beweisen, sich davon eben nicht beeindrucken lassen. Und dann letztendlich unterm Strich eben auch einfach irgendwo bestätigt werden. Ja, wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, dass man nicht Kritik auch am Trainer, der dann, was weiß ich was, sich vercoacht oder was weiß ich was, ja, und sagt, okay, da habe ich das falsche oder wurde das falsche System gewählt und dann auch die entsprechenden Argumente dafür letztendlich bringt. Aber so dieses Stabbrechen relativ schnell, ja, und überhaupt gar keine Zeit lässt in ganz, ganz vielen Fällen. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, den das stört, weil das sind so Störgeräusche, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Vor allen Dingen, wir haben über Ende des Jahres, da habe ich noch ganz, ganz viele Sachen gelesen, von wegen, wir würden noch absteigen dieses Jahr. Ja, also erinnere dich mal ein Stück weit. Also das will jetzt nach Corona wahrscheinlich keiner mehr hören, dass er das jemals irgendwie gesagt oder geschrieben hat. Aber was ich da an Pessimismus alles dann auch wahrgenommen habe, da denke ich mir mal, also ehrlich, Freunde, das entbehrt ja mitunter jeglicher Grundlage. Jeglicher Grundlage. Ja. Also das, ja, wie gesagt, das ist eben auch genau das, was ich dazu sagen würde. Einfach, ich habe halt auch immer Glasner und sein Staff so wahrgenommen, dass die selbst unheimlich analytisch sind und wirklich auch den Finger in die Wunde legen, wo man nicht das Gefühl hat, Freiburg beispielsweise jetzt mal anzuführen, wo man nicht das Gefühl hat, ach, denen ist das irgendwie wurscht, wie wir gespielt haben, oder die meinen, es war alles super, sondern die haben schon auch ziemlich konsequent dann die Sachen angesprochen, die nicht gepasst haben. Aber dass man eben heutzutage, und das ist wahrscheinlich auch nicht nur im Profifußball so, sondern mehr oder weniger überall, nicht mehr die Zeit bekommt, wirklich was aufzubauen und irgendwo auch seine Handschrift irgendwo reinzubringen, ist halt schwierig. Ja, nicht nur das. Wir haben ja jetzt dann das Spiel, wie gesagt, ein historischer Sieg in Leverkusen. Ist dem VfL Wolfsburg in seiner Vereinsgeschichte, glaube ich, noch nie gelungen, jedenfalls nicht in der Bundesliga. So, für Regional- und Zweite Liga will ich nicht reden. Ja? Da weiß ich jetzt nicht. Aber so ein Ding. Und dann, wirklich so, dann wird noch aus meiner Sicht das Haar in der Suppe gesucht im Sinne von, ja, warum wurden da nicht noch mehr junge Spieler eingesetzt und so. Also Glasner wechselt nur dreimal. Ja, dass er fünfmal wechseln kann, ist eine Option, aber er muss es ja nicht machen, was das angeht. Und er muss auch nicht zwingend die jungen Leute reinbringen, beziehungsweise er hat es ja gemacht mit Omar Marmoush, hat ihm das Bundesliga-Debüt ermöglicht. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass da wieder ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, 21-jähriger Bundesligaspiel auf dem Buckel hat. So, aber das reicht dann offensichtlich immer noch. Ich frage mich immer, kannst du diese Bewertung Glasner gegenüber oder als Trainer überhaupt ja erfüllen, die dann manchmal so kommt? Also dieses Gemecker kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich glaube, wo man halt auch echt nochmal unterscheiden muss, ist, man wird niemals alle gleichzeitig zufriedenstellen. Das wird man einfach nicht hinbekommen. Dafür ist die Meinungsvielfalt auch einfach zu groß. Was man aber, glaube ich, auch irgendwo ein Stück weit mit einbeziehen muss, ist, wenn man jetzt beispielsweise sich irgendwo Social Media mäßig rumtreibt oder auf irgendwelchen Foren, dass das nicht zwangsläufig die Meinung aller ist, sondern natürlich von einigen Personen, die dann eben auch entsprechend laut argumentieren. Das ist in der Politik dasselbe. Es ist nicht immer unbedingt der Bevölkerung bzw. der Fanquerschnitt dann. Ich glaube, da tun wir dann auch Unrecht, wenn wir dann irgendwie alle über einen Kamm scheren. Aber grundsätzlich ist das, was das mediale Echo, was man natürlich dann hört, wenn das immer negativ ist, egal wie gut man spielt, dann stellt das, glaube ich, niemand zufrieden. Wenn dein Chef immer mit dir meckern würde, wenn du halt auch irgendwie überragende Arbeit machst, dann ist das nicht zufriedenstellend. Ne? Ja, ich habe mich da jetzt vielleicht auch ein bisschen echauffiert bei der ganzen Geschichte, was das angeht, aber das, wie gesagt, werde ich auch weiterhin machen, wenn ich das Gefühl habe, dass da was Ungerechtes läuft. Und ich habe das manchmal das Gefühl, dass insbesondere die Mannschaft und bestimmte Spieler, ja, so von Felix Klaus habe ich jetzt noch gar nicht angefangen, ja, die einfach ungerecht behandelt werden, aus meiner Sicht. Und auch Trainer und Staff, was du gerade angesprochen hast, das werde ich dann auch immer wieder sagen, weil das stört mich ganz einfach, weil, wie gesagt, wir sind Sechster und wir haben jetzt von 3 Spielen 2 gewonnen, darunter 4-1 in Leverkusen und verloren gegen Dortmund. Ja, das geht, würde ich mal sagen, das ist eine ganz gute Bilanz und mal gucken wir mal, wie es dann letztendlich auch weitergeht. Aber das wollte ich dann an dieser Stelle dann auch nochmal losgeworden sein, genauso wie einen weiteren Glückwunsch, nämlich an Maximilian Arnold, der auch ein starkes Spiel gemacht hat in Leverkusen, ein Tor erzielt hat, jetzt Geburtstag gehabt hat, auch schon 26, wie ich gelesen habe. Oh, ist ja interessant. Und ja, alles Gute, Maximilian, und dein Tor zum 2:0, das hören wir uns auch nochmal an. Und Arnold, ich denke, das ist Chefsache in dem Fall. Ist es auch. Flach und Tor! Abgefangen! Tor! Unter der Mauer hindurch. Ja, sauber! Richtig clever von Maximilian Arnold. Jetzt müssen wir mal abwarten. Wow, genau, der Ball abgefälscht wurde. Radetzky ohne Chance. Eigentlich sollte er, glaube ich, links eher kommt vom Keeper, aber durch irgendein Bein von irgendeinem Leverkusener so. Vollkommen auf dem falschen Fuß. Und es wird Baumgartlinger eingeblendet. Schauen wir nochmal, die Wiederholung jetzt hier. Mit links natürlich von Arnold und er trifft Havertz am Hacken. Havertz ist der Einzige, der nicht hochgeht in der Mauer. Ich weiß nicht, ob Maximilian Arnold damit gerechnet hat. Wahrscheinlich eher nicht. Radetzky ja. Chancenlos abgefälscht. 2:0 in der 65. Minute für den VfL. Sauber, sauber, sauber. Ja, 2:0 Maximilian Arnold. Havertz trifft in jedem Spiel. Ja, lustig, ja. Also abgefälschter Ball, egal. War natürlich die Vorentscheidung. Leverkusen hat ein bisschen gemault über den Freistoß. Ich bin der Meinung, da kannst du sogar vorher mit der Szene, mit einem Handspiel vorher, kannst du da noch sogar Elfmeter geben oder Elfmeter über Elfmeter reden. Deswegen sollen sich mal nicht so anstellen. Schönes Ding dann auch von Maximilian Arnold da clever unter der Mauer durch. Insofern wollen wir da auch mal das Ganze dann auf sich beruhen lassen. Der VfL Wolfsburg, was die Zahlen angeht, da schauen wir ja immer im Wölferadio auch sehr, sehr gerne drauf, gar nicht so überragend unterwegs gewesen, wie es das Ergebnis, Endergebnis letztendlich vermuten lassen. Aber ein paar Sachen sind dann doch sehr augenfällig gewesen. Die Lenny-Serie hat weiter Bestand, und zwar nicht nur Bestand, sondern die haben Leverkusen läuferisch pulverisiert. 119 Kilometer zu 115, also 4 Kilometer mehr gelaufen als Team. Das ist eine überragende Leistung und 14:9 Torschüsse. Das sind so Werte, wo ich sage, da zeigt sich dann letztendlich auch, und wir haben ja noch mega Chancen gehabt, ja, das Ding kann ja auch 6-1, man muss ja eigentlich 6-1 gewinnen, 7-1 mitunter, ja, so oft wie der Radetzky da noch gut gehalten hat. Ja, so ein paar Zahlen sind dann aber doch gar nicht so gut gewesen vom VfL Wolfsburg, insbesondere die Passquote, 69% Passquote, Leverkusen 85%. Dann Ballbesitz, logischerweise aufgrund auch der Führung deutlich für Leverkusen 70-30 und auch eine deutlich schwächere Zweikampfquote, 57% gewonnene Zweikämpfe auf Seiten von Leverkusen. Warum hat denn der VfL dann trotzdem gewonnen, Jan? Also ich kann mir die Zahlen noch überhaupt nicht erklären, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade parallel auch mal drauf geguckt und dass wir 30% Ballbesitz hatten, also kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Also wie gesagt, Leverkusen war in den ersten 15 Minuten spielbestimmt, ja, sehe ich ein. Hat auch den Ball schön laufen lassen, hat auch eine unheimliche Präzision drin, bin ich voll dabei. Aber dass wir echt so wenig Ballbesitz hatten und so wenig Zweikämpfe gewonnen haben, das spiegelt auf jeden Fall nicht das Bild wider, was man gesehen hat, wenn man das Spiel gesehen hat. Also da kann man dann vielleicht eben auch mal dran sehen, dass die Zahlen sind und das Spiel das Spiel. Das ist schön formuliert. Ich sage trotzdem noch ein paar Zahlen. Bei Maximilian Arnold waren wir ja gerade stehen geblieben. Der hat eine Zweikampfquote im zentralen Mittelfeld von 29%. Das ist ein unterirdischer Wert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wenn man bedenkt, wie stabil die Zentrale gestanden hat. Schauen wir nochmal auf Xaver Schlager. Zweikampfquote 31%. Das heißt, die haben quasi alles abgegeben, was da im direkten Duell passiert ist. Das heißt, dieser Eindruck, dass das in der Zentrale unwahrscheinlich stabil gewesen ist, liegt vor allen Dingen daran, dass die Mannschaft unwahrscheinlich gut verschoben hat und selbst wenn der Zweikampf verloren gegangen ist, offensichtlich in der Zentrale, dass man das durch das gute Stellungsspiel dann wieder wettgemacht hat, sagen wir es mal so. Ja, kommt dann eben auch aufs Doppeln drauf an, was wir bei der Personalie Havertz eben auch schon angesprochen haben, dass man immer Überzahl geschaffen hat in Zweikampfsituationen und eben aufgrund dessen eben den Ball gewonnen hat. Und was man natürlich aber auch sagen muss, Laufleistung von beiden, Xaver Schlager 11,5 Kilometer und Maximilian Arnold 12,09 Kilometer. Also der hat die 12 noch geknackt im Spiel und das natürlich dann auch eigentlich eine Wahnsinnsleistung. Schauen wir mal auf unsere Innenverteidigung, ja auch gelobt gewesen. Da hat man dann gesehen, ne, Zweikampfquote 67% bei Pongracic noch dazu. Passquote ist mit 64, Stichwort Aufbauspiel, dann doch, also sehr ausbaufähig. Ja, und Zweikampfquote 62% bei Jay Brooks, 77% Passquote, ein bisschen besser als bei seinem Nebenmann, aber das spricht auch dafür, dass du eben nicht mehr diese Sicherheitspässe in die Mitte spielst oder zum Sechser, der dann das Spiel, den Spielaufbau macht, sondern dass die Innenverteidiger deutlich risikoreicher spielen müssen hinten raus. Also ich glaube, das hatten wir auch im letzten Herbst schon mal thematisiert, dass es da, dass Glasner eben nicht wie Labbadia eben hinten ewig lange querschieben lässt, um dann irgendwann mal geordnet nach vorne zu spielen, sondern dass dieses geordnete Chaos ja tatsächlich echt auch Struktur hat bei ihm. Ne? Also den Risikopass immer dem Querpass irgendwie vorzuziehen, spiegelt sich dann natürlich in der Passquote wieder. Finde ich aber grundsätzlich nicht schlimm, wenn eben letztendlich das Ergebnis unterm Strich dann irgendwie gut ist. Also wie gesagt, ich kann mir mit einem 0-0 und einer 98-prozentigen Passquote nichts kaufen. Ja, das stimmt natürlich, aber die 98% Passquote sind die Voraussetzungen dafür, dass der Gegner nicht den Ball bekommt, also entsprechend auch kein Tor erzielen kann in der Regel. Ja, das ist so die Basis von allem, möchte ich mal sagen. Ne? Gut, ein Tor sind wir euch noch schuldig hier beim Wölferadio, nämlich das 3-0 von unserem Kopfballmonster. Renato Steffen, unfassbar, ja, der Kerl, kann man gar nicht sagen, mit seinen 1,70, dass der da so geil ja dann auch hochsteigen kann. Hören wir auch mal rein, Wölfe Radio Arena live bei Malte und André. Ja, João Victor hat den Ball jetzt auf Wout Weghorst, der über die linke Seite geht, spielt ihn wieder auf João Victor, in der Mitte stehen Ginzek und Renato Steffen, komm, flank ihn rein, genau, hinten auf den langen Pfosten. Tor! Renato Steffen, Tor! 3-0! Renato Steffen und mit dem Kopfball am langen Pfosten. Kopf. Und natürlich, ja, unser Lieblingskopfball-Ungeheuer. Da guckt er nur zur Bank und denkt sich, ja, wer ist hier der Horst Rubisch vom VfL Wolfsburg? Ja, kein anderer als Renato Steffen. Ein Tor gemacht, 3 Torschüsse abgegeben, 33% Zweikampfquote und 69% Passquote, das ist auch eher schlecht oder eher weniger gut, sagen wir es mal so. Ja, trotzdem, Renato Steffen für dich in bestechender Form zurzeit auch ein Beispiel dafür, wie das ein Spieler braucht, um in Wolfsburg anzukommen? Oder liegt ihm einfach das Spiel ein bisschen besser, was jetzt Glasner spielen lässt, als jetzt vorher vielleicht bei den Trainern, die da waren? Na, mit Sicherheit muss man sich an jedes Spielsystem gewöhnen und mit Sicherheit ist auch das von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Aber was Renato Steffen im Moment abzieht, ist aus meiner Sicht der pure Wahnsinn. Ich kann ja so quirlige, griffige Warnweiser total leiden. Da kann ich ja mehr mit arbeiten, dem gucke ich halt lieber zu als irgendwie einem schönen Spieler, der aber letztendlich unterm Strich da auch keine Ergebnisse bei rauskriegt. Und Renato Steffen ist ein typisches oder ein perfektes Beispiel dafür, auch wenn ich mich richtig erinnere, war Steffen eben auch jemand, dem man nicht unbedingt Bundesliga-Tauglichkeit zugesprochen hat am Anfang, als er zu uns kam und mittlerweile irgendwie nach Weghorst, glaube ich, unser bester Torschütze ist und aus meiner Sicht mindestens ein halbes Jahr schon überragend spielt. Aber das, da bin ich voll bei dir. Da sieht man eben, was Vertrauen und auch Einsatzzeiten eben machen können mit einem Spieler. Wenn du Selbstvertrauen bekommst, dann gelingen eben viele Dinge, die vorher eben nicht gelingen. Und ich weiß nicht, ob der immer eine Trittleiter dabei hat, aber so viele Kopfballtore mit 1,70 ist eigentlich schon fast unglaublich. Ja, super, auch timingmäßig Vorarbeit von João Victor, der da die Kugel super an den zweiten Pfosten geschlagen hat. Das war jetzt ja auch ein super vorgetragener Angriff. Das einzige Tor aus dem Spiel heraus gegen Leverkusen mit dem abgefangenen Ball, dem Steilpass auf Wout Weghorst, der Victor mitnimmt, der sich da durchsetzt auf außen, die Flanke butterweich an den zweiten Pfosten setzt. Und dann ja, ist Renato Steffen da und nickt ihn rein. Also das ist ja auch Glasner-Fußball, dieses abgefangenen Ball und dann das schnelle Umschalten. Also das ist ja Paradebeispiel, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ist es auch, definitiv. Also, machen wir einen Deckel drauf auf das Spiel gegen Leverkusen, hat uns sehr gefreut. Wissen natürlich aber auch, dass da dann auch entsprechend nachgelegt werden muss. Gerade auch jetzt gerade in der Endphase der Saison, wenn der VfL seine Ziele da auch erreichen möchte und uns in dieser, ja, wenn wir schon nicht ins Stadion dürfen, in der Corona-Zeit, dass er uns zumindest dann an den Bildschirm das Fußballerische ein bisschen versüßt und die fußballerische Zeit. Und hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht. Aber gegen Leverkusen, ich glaube, wenn wir die Leistung öfter abrufen können, Stichwort Konstanz, dann, ich glaube, dann sollte uns nicht bange sein für die Zukunft dieser Truppe. Und wie es aber auch anders laufen kann, da müssen wir natürlich aber auch nochmal drüber reden, zumindest einmal kurz, nämlich über das Spiel gegen Dortmund. Mal wieder typisch. Ja, immer noch Jan Schildwächter bei mir, Wölferadio Arena Live Kollege, mit dem diskutiere ich hier die aktuellen Spiele gerade für den Podcast. Und ja, du hast es vorhin schon immer wieder versucht, jetzt darfst du endlich. Ja, Leverkusen war tippitoppi in Anführungsstrichen, auch wenn sie die Zahlen gar nicht vermuten haben lassen. Jetzt kommen wir mal auf das Dortmund-Spiel und da ist dann die Frage, was der VfL gegen Leverkusen gemacht hat. Dieses Mutige, dieses Aggressive. Warum hat das zumindest 45 Minuten lang gegen Dortmund und dann warst du schon auf der Verliererstraße nicht funktioniert? Warum hat der VfL so mutlos agiert gegen eine Spitzenmannschaft wie Dortmund? Oh, wenn ich dir das auf den Punkt sagen könnte, dann würde ich damit wahrscheinlich mein Geld verdienen. Aber ich sag mal so, vielleicht ist Dortmund dann tatsächlich doch nochmal, auch was vielleicht eine mentale Blockade oder sowas angeht, nochmal eine andere Hausnummer als Leverkusen. Und ich würde schon sagen, dass Bayern und Dortmund eben die beiden Mannschaften sind, die in der Bundesliga vorne wegmarschieren, die auch eine gewisse Aura mitbringen und wo es vielleicht halt auch im Durchschnitt länger dauert als bei einer anderen Mannschaft, bis man merkt, ach Moment mal, es sind eigentlich auch nur Menschen, die spielen auch nur Fußball und wir haben da trotzdem eine Chance. Und das hat dann anscheinend gegen Dortmund einfach viel zu lange gedauert, sodass man dann eben einfach 45 Minuten in Häkchen verschenkt hat, weil ich glaube, dass Dortmund auch vor allem dieses körperliche Spiel nicht so gut gefällt, wenn der Gegner eben echt so aggressiv ist. Und da haben wir tatsächlich, waren wir ein bisschen schludrig, hätten wir ein bisschen mehr rausholen können. Also trotz des 0-2, fand ich, hat der VfL gegen Dortmund defensiv ein gutes Spiel gemacht. Durfte das Spiel ja zusammen mit Roy Preger kommentieren am Samstag. Und wir haben, waren uns beide einig, dass wenn du so konsequent und so, konzentriert wie in der Defensive auch nach vorne gespielt hättest, und nicht immer nach Ballgewinn den Ball gleich wieder hergegeben hättest, dann wäre da auch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ist das, und das ist etwas, was mich immer ein bisschen aufregt oder irritiert, gerade gegen solche Teams wie Dortmund oder gegen Bayern, dass der Mannschaft offensichtlich reicht, einigermaßen gut ausgesehen zu haben, selbst wenn dann am Ende die Punkte fehlen. Warum fehlt da so diese letzte Überzeugung, jetzt gegen die reißen wir jetzt auch mal was? Ja, ist das die Aura, die du angesprochen hast? Was habe ich angesprochen? Ist das die Aura, die du angesprochen hast? Liegt das daran, oder kommen Dortmund oder kommen die Bayern? Da habe ich erstmal einen Brocken mehr in der Hose. Ja, möglicherweise ist das eine Erklärung dafür, ne? Aber wie ich schon sagte, vielleicht dauert es halt einfach ein bisschen länger, gegen die Mannschaften dann eben den Respekt abzulegen und tatsächlich auch irgendwie Fußball zu spielen. Ich kann das schlecht einschätzen, wie präsent sowas im Profifußball auch ist. Ich kann da nur irgendwie über Amateurfußball reden, aber das ist ja eigentlich kein Vergleich. Und aber wie gesagt, das kann halt tatsächlich irgendwie schon eben auch ein Thema sein. Aber was wir jetzt, glaube ich, hier auch ein Stück weit eben, wo wir drauf aufpassen müssen, ist, dass wir gegen Leverkusen natürlich Standardsituationen oder gefährlichere Standardsituationen bekommen haben als jetzt gegen Dortmund. Du hast es vorhin angesprochen, 3 Standardtore gegen Leverkusen, 1 aus dem Spiel heraus. Wäre das Spiel eigentlich 1-1 ausgegangen, sage ich jetzt mal unterm Strich. Das hatten wir gegen Dortmund nicht. Und was wir gegen Leverkusen eben genauso wie gegen Dortmund eben auch ein Problem hatten, ist natürlich die Präzision im Spiel nach vorne. Also dieser letzte Pass oder der vorletzte Pass, die kommen meistens nicht an, sodass du es nicht schaffst, dann aus dem Spiel heraus wirklich in gefährliche Situationen zu kommen. Das Kopfballtor von Steffen jetzt mal ausgeklammert. Aber wenn wir eben auch diese Standardsituation, diese gefährlichen gegen Leverkusen nicht gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht auch weniger Tore geschossen. Also das ist so ein bisschen die Waagschale, die man haben muss, dass man natürlich in Leverkusen auch durch ein gutes Standardspiel gewonnen hat. Naja, immerhin haben wir gegen Leverkusen 3-mal so viele Ecken rausgeholt wie gegen Dortmund. Ja, also auch wenn es nur 6 waren. Aber da hat man dann schon gesehen, dass diese Möglichkeit da auch gar nicht in Betracht gekommen ist, dass du dir über Standards was erspielst gegen Dortmund, weil du sie einfach mehr oder weniger nicht gehabt hast. Ja? Und das ist so der Punkt, da muss der VfL, glaube ich, noch ein bisschen mutiger und zielstrebiger dann auch nach vorne agieren, nur hinten gut verteidigen, das reicht nicht. Auch wenn die Laufleistung gegen Dortmund gut gewesen ist, 2 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, trotzdem verloren, Lenny Serie gerissen. Muss ich natürlich auch mal einräumen an dieser Stelle, aber das war gegen Teams wie Dortmund und Bayern letzte Saison auch schon so. Bist du auch mehr gelaufen, hast auch verloren. Insofern ist das so die Ausnahme von der Regel, in Anführungsstrichen. Trotzdem, das ist halt augenfällig, diese Truppen, ne, Dortmund, Leverkusen, in der Passquote weit über 80% unterwegs. ja, oder der VfL die 80 nicht schafft. Also diese Präzision, da müssen wir dringend noch dran arbeiten, dass wir da, ja, wenn wir dann in die Regionen mal rein wollen, weil wenn ich mir, glaube ich, die Passquoten angucke, aller Mannschaften, die über uns stehen, von Platz 1 bis 5, dann ist das die Grundvoraussetzung meiner Meinung nach dafür, dass du weiter nach oben kommen kannst. Und wenn wir uns weiterentwickeln müssen oder wollen, dann müssen wir daran arbeiten. Gerade was das angeht, was die Passsicherheit angeht. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, den man dann eben auch mal adaptieren muss auf dann, ich sage mal, spielschwächere Gegner. Wir haben jetzt gegen zwei Mannschaften gespielt, wo man jetzt sagen würde, okay, die Favoritenrolle lag sowohl bei Leverkusen als auch bei Dortmund. Wir sind eher in der reagierenden Rolle. Sprich, wir müssen das Spiel nicht machen. Jetzt ist es interessant zu sehen, wie man dann dieses System, dieses hohe Pressing-System auf dann, ich sage mal, einen spielschwächeren Gegner wie jetzt Eintracht Frankfurt am Wochenende adaptieren kann und ob wir in der Lage sind, eben auch von uns aus ein Spiel zu leiten und die agierende Rolle auszuführen, als immer dann gegen den Häkchen besseren Gegner zu reagieren. Und da hast du genau das richtige Stichwort gesagt. Da gucken wir natürlich jetzt gleich auch mal drauf, machen auch den Deckel auf das Dortmund-Spiel. Haben wir eh verloren, eh scheiße. Ja, deswegen wollen wir uns da nicht jetzt weiter großartig mit auseinandersetzen und machen jetzt weiter mit dem Spiel, was uns bevorsteht am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Auf dem Weg nach Europa. Jan Schildwächter immer noch zu Gast hier im Wölferadio. Vielen Dank für die bisherige Analyse. Jetzt gucken wir natürlich mal auf die Frankfurter. Die haben ja ein vogelwildes Spiel da abgeliefert gegen Freiburg. Ne, nach 1-3 Rückstand und 35 Torschüssen. Also, ich glaube, dürfte Saisonrekord sein, ja, was sie da abgeballert haben. Gerade noch so mal 3-3 gespielt gegen, ja, also uns hat es ja gefallen vom Ergebnis her, weil es die Freiburger so ein bisschen weggehalten hat. Aber Frankfurt. Kannst du dir das erklären, so eine Mannschaft, die ja offensichtlich eine Menge Offensivpower hat, der auch schon ja mit sehr hochgelobten oder mit Vorschusslorbeeren gestartet ist in diese Saison, dass die doch da jetzt eher so ja, weiter unten rumdümpeln? Also sie brechen jetzt tatsächlich ein bisschen ein. Ich meine, man darf nicht vergessen, wen sie vor der Saison alles abgegeben haben. Da habe ich persönlich eigentlich schon mit einem früheren Einbruch gerechnet, beziehungsweise, dass man am Anfang vielleicht gar nicht so gut mitspielt, sondern eigentlich eher sich im unteren Drittel einordnet. Die Abgänge waren natürlich massiv. Vielleicht ist es jetzt das ein bisschen, was Frankfurt gerade einholt, eben dann in der Breite doch nicht so stark besetzt zu sein wie letztes Jahr und dann eben den ein oder anderen Kopf-an-Kopf-Vergleich dann eben doch zu verlieren oder eben nicht für sich entscheiden zu können. Schauen wir nochmal drauf. Es gibt ja so schöne Tools hier im Internet und können mal die beiden Teams überhaupt vergleichen, nämlich Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg. Frankfurt erzielt mehr Tore im Schnitt, 1,63, der VfL 1,43 pro Spiel. Das spricht dafür, wo die Stärke von Eintracht Frankfurt liegt, nämlich eher weiter vorne. Wenn man sich dann nämlich auch mal die Tabelle anguckt, dann ist es die Truppe, die da in der unteren Tabellenregionen und auch von den Mannschaften, die um die Europapokalplätze spielen, die meisten Tore erzielt haben. Also mehr Tore haben nur ab Platz 5 aufwärts die Mannschaften erzielt. Und da muss man sagen, das ist dann schon aller Ehren wert, was die Eintracht der Offensive auf den Rasen kriegt. Und wenn die Freiburger nicht so einen überragenden Keeper gehabt hätten, dann sieht die Sache natürlich dann auch nochmal anders aus. Dann kannst du das Ding auch 7-2 mal verlieren. Ich meine, nicht umsonst haben die Bayern da mal verloren. Also ich glaube, das Ziel muss sein, dass der VfL die Mannschaft nicht ins Rollen kommen lässt. Also jedenfalls sich nicht auskontern lässt, wie sie es ja vorbildlich gemacht haben gegen Leverkusen. Ja, richtig, ähnlich aggressiv spielen wie gegen Leverkusen, den Offensivkräften, vor allem dem Kostic, dann eben auf den Beinen zu stehen, den Spaß am Spiel zu rauben und dann entsprechend so den Schlüssel zum Spiel zu finden. Ich meine, Hinteregger, der macht die Buden vorne wie hinten, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber das wird es tatsächlich sein, ja, dann eben die Offensive dann irgendwie auszuschalten. Und wir haben es ja im Hinspiel auch nicht schlecht gelöst, muss man ja dazu sagen. Interessant ist, dass es, wenn man sich allein die Zahlen anguckt, fast ein Spiel auf Augenhöhe, Passquote identisch, wird identisch faul gespielt, die Torschüsse sind fast identisch, wobei Frankfurt zwei Torschüsse mehr, fast zwei Torschüsse mehr abgibt aufs Spiel, sagen wir es mal so. Was aber augenfällig ist, und das ist für mich der Knackpunkt, wird es wieder sein, die Laufleistung. Der VfL investiert mehr in ein Spiel, läuft fast drei oder über drei Kilometer mehr als die Frankfurter Eintracht. Und da, weil man dann auch sieht, Stichwort, man läuft die Räume zu, man kann die Bälle erobern und dann umschalten, kommt dann nämlich dahin, wo die große Schwäche der Eintracht liegt, nämlich im Defensivbereich. Und da, wenn man da mal drauf schaut auf die Ergebnisse der Eintracht, ja, dann haben die schon 52 Gegentore gefressen. Das ist mehr als Union Berlin, das ist so viel wie Fortuna Düsseldorf. Und das ist nur knapp weniger als Paderborn, also was die Defensive angeht. Tordifferenz minus 8, entsprechend der VfL ja mit 6 unterwegs. Also da sind wir eigentlich ja, sehr gut unterwegs und das Hinspiel war ja auch gewinnen können in Frankfurt. Uns ja auch nicht so viele zugetraut damals. Das müsste uns doch Mut geben, Jan. Das muss uns definitiv Mut geben, dass wir dann eben auch mal im heimischen Stadion wieder Punkte holen. Also die Bilanz in der Volkswagen Arena ist ja tatsächlich eher katastrophal als alles andere. Aber tatsächlich, und wir haben, glaube ich, in den letzten Spielen gesehen, dass wir aus einer guten defensiven Grundordnung doch recht viel erreichen können. Und dass das eben auch die Maßgabe und die Marschrichtung ist, die wir dann in den nächsten Spielen eben auch so verfolgen sollten. Und ich sage mal, im Umschaltspiel haben wir uns ein Stück weit weiterentwickelt. Wir sind relativ fix vorm Tor mittlerweile. Und die Situation bekommst du in jedem Spiel, egal gegen wen du spielst. Diese Situation hast du auf jeden Fall mal mehr, mal weniger. Dann ist natürlich dann die Frage, wie spielst du sie aus? Und ich glaube, gegen Frankfurt kriegt man die ein oder andere Chance mehr. Ist es dann ein Nachteil, dass es ein Heimspiel ist? Du hast es eben schon mal ein bisschen angedeutet. Also Geisterspiele sind keine Heimvorteile, sagen wir es mal so. Nee, Heimvorteil gibt es dann tatsächlich ja irgendwie wirklich nicht, was Geisterspiele angeht. Von daher, ja, weiß ich nicht, kann man natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir spielen jetzt einfach mal auswärts, ist dann eh keiner da, macht ja keinen Unterschied. Vielleicht muss man aber auf den Tagesablauf umstellen, auf ein Auswärtsspiel, um da vielleicht noch ein bisschen Handhabe zu haben. Keine Ahnung. Es ist schwierig, ist absolut schwierig zu analysieren, woran das liegen mag. Ob der Druck in Häkchen dann zu Hause größer ist als auswärts, ob die Heimmannschaft, wenn wir auswärts spielen, eben eigentlich eher die spielbestimmende Mannschaft ist und uns das eben besser liegt, schwierig zu sagen. Ja, ich glaube, dass es ein großer Unterschied ist. Also gerade, ich habe das ja damals auch das Spiel kommentiert, unsere Niederlage in Köln. Und da war das Publikum halt ein massiver Faktor. Gerade wenn es für die Heimmannschaft nicht läuft, dann haben die nochmal die Möglichkeit, dran zu ziehen. Oder jetzt am Samstag gegen Dortmund, wenn da Renato Steffen, da macht er die Chance oder beziehungsweise schießt an die Latte und es passiert emotional gar nichts, weil da auch da nichts kommt. Das wäre dann so der Moment, wo vielleicht dann auch durchs Stadion nochmal ein Ruck geht, nach dem Motto, jetzt machen wir nochmal was. Und die Ergebnisse sprechen ja Bände. Also am 27. Spieltag, da gab es zwei Heimsiege, Bayern gegen Frankfurt und Hertha gegen Union. Der Rest waren Fahrkarten für die Heimmannschaften. Und so ähnlich sieht es ja jetzt auch am 28. Spieltag aus. Da sind zwar noch nicht durch, was das angeht, werden wir hier die Aufzeichnung letztendlich machen, aber da gab es bisher noch gar keinen Heimsieg, ja. Und das ist auch, das spricht auch schon wieder Bände. Insofern hoffe ich darauf, dass man sich da so ein bisschen drauf eingestellt hat und dass wir diesen Trend am Samstag gegen Frankfurt ein bisschen umkehren können. Jan, von den Partien her, Leverkusen auch gegen Freiburg am Freitag schon, wir dann am Samstag gegen Frankfurt, ist für mich eigentlich der entscheidende Spieltag um Europa. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Naja, zumindest haben wir die Vorzeichen dafür geschaffen, dass das jetzt der entscheidende Spieltag sein könnte. Ja, wenn Leverkusen gewinnt, wir gewinnen, dann haben wir, lass mich lügen, 8 Punkte Vorsprung auf Freiburg. Kommt darauf an, was Schalke noch macht. Die spielen zu Hause gegen Bremen. Also jetzt auch, das ist auch ein Endspiel für die Bremer, wenn man so möchte. Ja gut, aber Schalke spielt ja heute dann auch nochmal. Und da müssen wir halt mal gucken, wie es dann aussieht, wie viele Punkte das dann tatsächlich letztendlich wirklich dann sind auf denjenigen, der hinter uns steht. Aber das ist natürlich ein Polster, mit dem man dann auch, ich will nicht sagen entspannt in die letzten Spiele gehen kann, aber dann doch deutlich entspannter, als wenn es jetzt wirklich, wirklich richtig, richtig eng wäre. Und das wäre natürlich eine super Vorlage, wie du am Anfang schon gesagt hast, dann den Erfolg nochmal zu wiederholen, mit dem letztes Jahr eigentlich keiner gerechnet hat und so wie diese Saison angefangen hat, ja scheinbar auch die wenigsten. Der VfL-Podcast. Und wir werden es erleben am kommenden Samstag, das Spiel auch wieder zu hören bei Wölfe Radio Arena Live. Diesmal wieder mit mir und Pierre Littbarski wird mit dabei sein. Weltmeister von 1990 und Markenbotschaft des VfL. Wir kommentieren das Ganze wieder aus dem Fanhaus, logischerweise, weil wir nicht ins Stadion rein dürfen, aber in unmittelbarer Nachbarschaft zur Volkswagen Arena. Und dann hoffe ich, dass ihr auch wieder mit dabei seid unter wölferadio.de und dann dem Livestream folgen könnt, dann bei Wölferadio Arena Live. Und damit sind wir auch quasi schon durch hier für den Podcast, das Wölferadio in dieser Woche mit drei spannenden Talks zu den entsprechenden Spielen Leverkusen, Dortmund und Frankfurt. Und der da maßgeblich zu beigetragen hat, bei dem bedanke ich mich recht herzlich. Und das ist Jan Schildwächter. Ich danke ebenso. Und damit bin ich ja durch. Ihr könnt gerne mir immer wieder schreiben, wie ihr es denn gefunden habt, wie ihr die Sendung gefunden habt. Ist ja doch ganz schön lang geworden jetzt hier, diese Runde, aber haben wir auch viel zu besprechen gehabt. Ja, wenn man so ins Quatschen kommt. Wenn man so ein bisschen ins Labern kommt, genau. Also insofern freue ich mich oder hoffe ich darauf, dass es euch gefallen hat und schreibt es mir mal gerne wieder in die Kommentare oder auch in die sozialen Netzwerke. Da gucke ich auch mal wieder gerne rein. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich dann, dass wir die 3 Punkte einsacken gegen Frankfurt am Samstag, endlich mal dann auch ein Heimsieg. Und sage, was ich immer sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL.